Am 24. Januar gab es in Pyongyang die Begräbnisfeier für den Generaldirektor der Hauptverwaltung für Zivilluftfahrt Kang Gi-sob, Kandidaten des ZK der Partei der Arbeit Koreas und Abgeordneten der obersten Volksversammlung der DVRK. Daran nahmen teil Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der PDAK, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK und Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee, die Funktionäre der betreffenden Bereiche und die Hinterbliebenen des Verstorbenen. Die Teilnehmer und Hinterbliebenen des Verstorbenen verharrten vor dem Aufbruch des Leichenzuges in schweigendem Gedenken an Kang Gi-sob. Die Zeremonie des Leichenbegräbnisses fand im Ehrenhain der Patrioten in der Gemeinde Sinmi statt. Im Anschluss an die Leichenrede wurden die Gebeine des Verstorbenen im Grab bestattet. Ein Kranz, geschickt vom verehrten Marschall Kim Jong-un, wurde am Grab niedergelegt. Im Namen mehrerer Einheiten, einschließlich der Partei und Machtorgane und der Generalverwaltung für Zivilluftfahrt, wurden weitere Kränze gestellt. Die Teilnehmer verrichteten eine stille Andacht an den Verstorbenen.